hellem Schall, mit hellem Schall. Auf mit hellem Schall verkündigt überall, weil Jesus sitzt, weil Jesus sitzt zu Rechten. Auf mit hellem Schall verkündigt überall, weil Jesus sitzt, weil Jesus sitzt zu Rechten. Auf mit hellem Schall verkündigt überall, mein Jesus sitzt zu Rechten, mein Jesus sitzt zu Rechten, mein Jesus sitzt zu Rechten. Wer sucht mich anzufechten? Wer sucht mich anzufechten? Wer sucht mich anzufechten? Wer sucht mich anzufechten? Wer sucht mich anzufechten? Ist dir auch mir entnommen? Ich will einst dahin kommen, wo mein Erlöser lebt. Augen